Deutschlandfunk. Rock etc. Carla Torgerson war Cellistin und hatte in einer Folkband gesungen. Chris Eckman war Mitglied in diversen Punkgruppen gewesen. 1984 gründeten sie in Seattle The Walkabouts und versuchten, so ungewöhnlich es scheinen mag, Punk und Folk zu verbinden. Das Konzept ging auf und es trägt auch heute mehr als 20 Jahre später noch. Paul Baskerville sprach mit Carla Torgerson und Chris Eckman. Come back in the winter, won't stay the way too long. And when I'm back, I'll set it all ablaze. Got Jesus in my pocket and matches in my coat. I won't have to work alone this time. From the trees upon the hilltop, das war Firetrap 1994 für dem Album Setting the Woods on Fire von The Walkabouts. Chris Eckman und Carla Torgerson lernten sich in einer Dosenfischfabrik in Alaska kennen. Sie fingen eine Romanze miteinander an und gründeten 1984 The Walkabouts in Seattle. 22 Jahre später gibt es die Band immer noch. Die glorreichen, kommerziell erfolgreichen Tage bei einer großen Plattenfirma sind zwar vorbei, aber sie können sich immer noch auf ihr treues Publikum europaweit verlassen. The Walkabouts ist eine Indie-Folk-Rock-Institution. Wichtige Bands haben ihren eigenen Sound. The Walkabouts klingen nicht wie irgendeine andere Band. That's what you're going for. You know, that means you've shed your influences to some degree. You've got them, but you've been able to turn them into something else. You know, I think that's... Das ist das Ziel. Es bedeutet, dass man seine Einflüsse zwar noch hat, aber sie spielen kaum noch eine Rolle. Niemand möchte auf Dauer als Karaoke-Band gelten. Ich kenne genug solche Gruppen. Als junge Band ist es eher lästig, wenn man zu sehr seinen eigenen Sound hat. Man denkt, es ist hoffnungslos. Wir klingen nach gar nichts. This is hopeless. Oh, I felt hopelessly out of place. Oh, sure. We were so awkward. Ich fühlte mich schrecklich fehl am Platz. Ständig zu verreisen und sich für die Bühne schick machen zu müssen. Ich dachte, was mache ich hier überhaupt? Ich dachte an meine Schulzeit zurück und dachte daran, wie ich früher vor der Schule Solo-Cello spielte. Das gab mir Trost. Ich dachte, dann ist das doch der richtige Weg für mich. I felt like I belonged there for some reason. I don't know. Irgendwann schlugen wir Kapital aus unserer Schwerfälligkeit, aber wir waren schon Spätzünder. Wir veröffentlichten unser erstes Album erst 4-5 Jahre, nachdem wir die Gruppe gründeten. Das schien eine Ewigkeit zu sein. Really, like, it seems like forever. If you want good times, I know where to look. And if you want good times, I will. They're thrown on the bed with your junkyard. At the best of the Western Hotel, thrown with the pawns and the hard scrabble rook, thrown with our ransom of kings. But if you want good times, I know where to look, and I know it's good times you want. Long time here, long time here. I'll keep you around, holding this crown. I'll keep you a long time here. In 24 hours we could be in Vegas, where the heat is a possible friend. Where snake eyes and boxcars can wet down your whistle and steal all the noise from your head. But your hell is hotter than a typical thirst, and in Vegas the ice is not cheap. And heaven's a back room where the gambling don't finish, and you keep making the same mistake. Long time here, long time here. I'll keep you around, holding this crown, I'll keep you alone. Long Time Here von The Walkabouts, von dem Album New West Motel 1993. Eigentlich das erste bedeutende Album, es war die vierte Platte. Chris Eckmann hatte schon in Punkbands gespielt, Carla Torgensen wiederum hatte nur Folkmusik gesungen. Es ist also einfach zu erklären, wie der Walkabout Sound zustande kam. Carla hat immer tugendhaft geklungen, eher wie Joan Baez als Patti Smith. Und Carla hat sich immer darüber geärgert, dass sie keine größere Bandbreite hat. I wasn't very capable of singing rock and roll in those years. I had to kind of push myself to be able to sing. Ich konnte in den ersten Jahren keinen Rock'n'Roll singen. Ich musste mich zwingen, laute Rocksongs zu singen. Als ich Chris kennenlernte, hörte er The Buzzcocks und The Stranglers, die ich bis dahin nicht gehört hatte. Aber ich kannte The Clash und The Jam, Nina Hagen und Kate Bush. Also ich stand nicht wirklich auf Folk als junge Erwachsene mit 20, 21. Ich war schon ein Punk-Fan, aber konnte Punk nicht singen. Ich wollte immer gerne eine Schreisängerin sein. Aber ich habe mich dabei immer vergriffen. Courtney Love, PJ Harvey, Björk können alle gut schreien, ohne sich zu vergreifen. Darum habe ich sie immer beneidet. Ich habe mich manchmal geärgert, dass ich so tugendhaft klinge. Aber innerhalb des Rahmens meines eingeschränkten Gesangs habe ich schon eine gewisse Bandbreite. Ich klinge nicht immer gleich. Ich bin nicht wie Karen Carpenter, die immer gleich klang. Ich kann schon verschiedene Rollen spielen. Diese Platte hat richtig Spaß gemacht, weil wir oft richtig zusammen singen, wie wir es in den 80er Jahren gemacht haben. Pick different characters and get behind that character instead. Mm-hmm. Well, that's why this latest album is really fun, because we're singing a lot together again, like we did in the 80s. The devil's in the dull details, the devil's in the coffin of the details. There will be no finer day to take my breath. Survival is all. Make us crazy, a world so screwed. Devil in the Details von The Walkabouts von ihrem aktuellen Album Acetylene. Für Chris Ekman, der alle Walkabout-Songs komponiert, war das Acetylene-Album eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Carla Torgensen dagegen scheint richtig ihren Spaß daran gehabt zu haben. I think in a way it's a circle back in terms of, let's say, the electricity element of it. But I think if you played it next. Was die Spannung des Albums betrifft, ist es wie eine Platte aus der Vergangenheit. Aber wenn man es neben Westside Motel spielen würde, würden die beiden Platten schon ganz anders klingen. Das neue Werk ist sparsam arrangiert und hat eine unmittelbare Aggression, die die alten Alben nicht hatten. Dieses neue Album ist ein bisschen erbarmungslos, beklemmend. Es ist sehr schlicht, ist wenig verbindlich im Vergleich zu anderen Walkabouts-Platten. Wir haben diesmal einen klaustrophobischen Sound angestrebt. Ich wollte wieder ein Rock-Album machen, weil ich dachte, ich würde es besser können als früher, weil ich als Musikerin gewandter als früher bin. Ich habe früher bei der E-Gitarre auf den Saiten zu heftig draufgehauen. Ich hatte ständig gebrochene Fingernägel und Blasen. Wir sind inzwischen bessere Musiker. We're better musicians now, I think, finally. On my lips, the reckoning is on. Fuck Your Fear von The Walkabouts, von dem Album Acetylene. Das neue Album ist emotional politisch, aber nicht politisch politisch. Es gibt keine Parolen. Die Songs handeln von den Gefühlen, die man hat, wenn man sich über Politik aufregt. It is. That's exactly it. I mean, it is not a political record in the sense of telling people how to think or saying we know something about the world that you don't know, or you know, it's not coming from that angle at all. Because I really am distrustful of that kind of political music. You know, very distrustful. I think it dates horribly, number one, just from a... Es ist kein politisches Album in dem Sinne. Wir sind nicht belehrend. Solche Musik misstraue ich sehr. Erstmal, weil es schnell veraltet ist und wer möchte sich schon eine Predigt anhören. Und das neue Album ist einfach meine Version von dem, was ich sehe. Ich schrieb die Songs zwar alleine, aber die symbiotische Stimmung innerhalb der Band bei den Aufnahmen war sagenhaft. Alle waren auf derselben mentalen Ebene. Der Keyboarder spielte keine flüssigen Parts, sondern er spielte mit nur zwei Fingern auf der Orgel. Es gab keine Diskussion. Unser gemeinsamer Frust, was die Weltpolitik betrifft, konnte man im Raum fühlen. Es war unmittelbar vor den US-Wahlen und die Stimmung war trüb. Ich weiß zwar nicht, ob wir inzwischen Grund haben, uns besser zu fühlen, aber zu dem Moment waren wir wirklich niedergeschlagen. Ich hätte keine nachdenklichen Songs über die Liebe für dieses Album schreiben können oder Songs über eine Fahrt durch die amerikanische Wüste. Ich hatte kaum eine andere Wahl. Der Zustand der Welt beschäftigte mich in der Zeit ständig. Und diese Gedankengänge ließen mich nicht los. To me, you know, when it came time to write the songs, they were just, it was not a question of like what I wanted to write, it was more like what I just sort of, I had no choice, you know, it was like this was what was pounding against my head all of the time. Talk. Acetylene von The Walkabouts, das Titelstück von ihrem aktuellen Album. Das neue Album ist ganz weit entfernt von dem üppigen Sound ihrer kommerziellen Blütezeit. 1996 Devil's Road, 1997 Night Town waren die beiden Platten, die auch hierzulande in die Charts gingen. Sie arbeiteten mit dem Warschauer Philharmonic Orchester zusammen und dennoch klangen sie nie bombastisch. Wie beurteilt Chris diese Platten im Nachhinein? I don't have any regrets about that, you know. I mean, we, for us, it was something we felt was really necessary. It wasn't like someone was leading us to it, you know. In retrospect, I mean, let's put it this way, it's nothing I'm interested in right now. Ich bereue in der Hinsicht gar nichts, auch wenn mich so etwas momentan gar nicht interessieren würde. Ein Album wie Night Town könnte ich jetzt nicht schreiben. Ich wehre mich nicht dagegen. Aber es entspricht meinem jetzigen Gedankenstoff gar nicht. Andererseits sagte ich 1995, dass ich nie wieder eine Rockplatte machen würde. Insofern, wer weiß, was kommt. Ein Album fertigzustellen ist keine leichte Sache. Man muss von einem Projekt überzeugt sein, ansonsten ist es vergeudete Zeit. Ein Album an die Plattenfirma weiterzugeben, ohne leidenschaftlich für die Platte zu empfinden, wäre schrecklich. Die Leidenschaft war bei diesem Album auf jeden Fall da. Bei den meisten unserer Platten ist das der Fall gewesen. So, you know, you better have an idea that you're really willing to go to the floor with. And you know, I think with this record we really felt like that. And I think most of our records we felt like that. Nowhere bound. Never once believed this was my resting ground. But somewhere between here and the rest, I heard you calling my name. Yeah. All for This von The Walkabouts von dem Album Devil's Road 1996. The Walkabouts sind aus Seattle, also hätte man vermuten können, dass sie sich grunge-artiger entwickelt hätten. Sie waren auch bei Sub Pop unter Vertrag, das war das Grunge-Label überhaupt. Aber The Walkabouts waren dafür zu eigenwillig und zu wenig opportunistisch. I mean, I have to say that certainly the original, let's say the ones that really actually got popular, I mean, I don't think any of them ever calculated what they were doing. You know, I mean, they were pretty honest about what they were doing. Die ursprüngliche erste Welle von bekannten Grunge-Bands waren eher originell. Sie waren nicht berechnend, sondern ehrlich. Aber dann kam die zweite Liga-Bands hinterher. Das ist schon typisch. Woher kommen zum Beispiel die ganzen neuen englischen Post-Punk-Bands? Sie können nicht alle zufällig auf diese Gange 4-XTC-Mischung gestoßen sein. Einige sind sehr berechnend. Suchen Sie alle die perfekte mathematische Fusion von Gange 4 und XTC? In den Staaten ist es ähnlich mit den sogenannten Amerikaner-Genre. Es gibt inzwischen 3000 Bonnie Prince Billies. Wir haben nie bewusst versucht, bei einem Trend mitzumachen. Doch ich glaube, das können wir wirklich wahrheitsgemäß behaupten. Niemand hat absolut reine Beweggründe, aber wir waren schon immer eigenwillig. 1993 veröffentlichten wir das akustische Folk-Country-Album Satisfied Mind, weil wir es machen wollten. Der Amerikaner-Trend war gerade im Kommen. Das wäre eine Gelegenheit gewesen, opportunistisch zu sein, aber wir traten nicht auf der Stelle, sondern zogen weiter. We almost started running away from it the minute we did it. Not again on any sort of calculated standards. Just like, okay, well, we did that, that was interesting. Now we have other things on our minds. Down here, everyone says that the river people don't really belong here. I know what it's like to be a stranger and live out of town beside a frontier. People want your business and little more. I watch shadows lengthen from a closed door. Mountains wide, nothing is clearer to the river people than what others try and hide. You spoke, pushed your chair back at the meeting. I could tell that you were petrified. Said the best people can suddenly oppose the side of goodwill, and then it arose. Two people, four people crossed the floor. I saw children run and wept amidst the uproar. So das war The River People von dem Album Satisfied Mind von The Walkabouts. Das Album Satisfied Mind bestand aus Coverversionen und erschien 1993. The River People ist ein Robert Forster-Song, Robert Forster von The Go-Betweens. Swinger 500 war das legendäre Album, das nicht unter dem Namen Walkabouts veröffentlicht wurde, sondern unter dem Namen Chris and Carla. Und es ist eine ihrer schönsten Platten. Das Album handelte von der romantischen Trennung der beiden. Sie sind kein Liebespaar mehr, aber ein Musikerpaar sind sie immer noch. Nach 17 Jahren trennten sie sich. Er lebt inzwischen mit seiner Ehefrau in Slowenien und Carla wohnt immer noch in Seattle. Wie sind sie mit der Krise klargekommen? War die Zukunft der Band durch die Trennung bedroht? Well, I think it was a time where we didn't know what was going to happen, but it was a pretty brief time. Ich glaube, es gab eine Zeit, als wir nicht wussten, was passieren würde. Das war 98. Die Unsicherheit herrschte aber nur kurze Zeit, weil wir nach ein paar Monaten wieder zusammengearbeitet haben. Das beseitigte unsere Bedenken. Ich glaube, wir mussten eher Überzeugungsarbeit bei den anderen Bandmitgliedern leisten. Wir kamen uns vor, als ob wir auf Bewährung seien. Die anderen dachten, wir müssen mal sehen, wie es ist, mit zwei Menschen wieder zu arbeiten, die sich nach 17 Jahren getrennt haben. Wie soll das denn funktionieren? You know, we don't know what that's going to be like. I mean, I'm just speaking from their side, you know, like, what the hell is that going to be like? And, you know, it was pretty much like being in the rehearsal studio again. So es war, als ob man alte Jeans wieder angezogen hat. Sie sind so schön bequem. Okay. Yeah. Concerning you, concerning him, never pity the fool. See what's broken, see the white branches, seeing what laughs, what hurts, these last chances. Drink of choice and swig of love. Let's finish first what we've never begun. Half again and half pretend. Half for the stars, save half for the end. I won't ever let you go. Hold this black robe close. This black robe. Forgetting to blame. Nothing squandered, surrendered, strayed. The new and the useless. Switchyard crash. Faithless train. Last chances. Always last. See what's broken, branches snap. One chance too many, last chances. Always last. I won't ever let you go. I won't even try. This black robe close. Hold this black robe tight. I won't ever let you go. I won't even try. Hold this black robe close. This black robe. Won't untie. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die amerikanische Band The Walkabouts von Paul Baskerville. Deutschlandfunk. Programmtipp. Und der trifft hier alle Scheiben. Das ist fantastisch. Warum schießen Biathleten mit unterschiedlich temperierter Munition? Weshalb kämpfen Bobfahrer mit 20 Jahre alten Kufen um den Sieg? In einer 10-teiligen Reihe blickt unser Wissenschaftsmagazin Forschung aktuell aus einer ganz ungewohnten Perspektive auf die Disziplinen der Olympischen Winterspiele. Wenn man am Schießstand steht, kann man schon sagen, wer schießt eine schnelle Munition und wer schießt eine langsame. Es gibt viele Verletzungen, die im alpinen Skibereich auftreten. Werktags in den Informationen am Morgen ab 5.05 Uhr und in Forschung aktuell ab 16.35 Uhr.